Am 15. April wurde in der Stadt Xi'an in der chinesischen Provinz Shanxi die Bücher-, Foto- und Kunstausstellung der DVJK zum Tag der Sonne eröffnet. An der Stirnseite des Ausstellungsortes hingen die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il. In der Ausstellungshalle sind die Fotos über das revolutionäre Leben und die Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und die revolutionäre Tätigkeit von Genossen Kim Jong-un zu sehen. Außerdem sind ihre unvergänglichen klassischen Werke, die Bücher und Fotos über das Gedeihen der Zuse Korea und die hochwertigen Kunstwerke ausgestellt. An der Eröffnungsfeier der Ausstellung beteiligten sich die Persönlichkeiten verschiedener Kreise, die Bürger und die Mitarbeiter des Presse- und Nachrichtenwesens Chinas sowie die Delegation der DVJK-Hauptverwaltung für Ausstellungen im Ausland. Die Teilnehmer legten an den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Blumenkrug nieder und verneigten sich davor. Die Ausstellung findet bis zum 25. April statt.